Verängstigt und zornig schlugen die Amerikaner um sich. Mitte Januar 1908 gingen einige Erpresser im winzigen Alamore, West Virginia, auf 6 Waldarbeiter los und töteten 2 davon. Die anderen Arbeiter legten umgehend ihr Werkzeug nieder, bewaffneten sich mit Gewehren und Revolvern und suchten nach den Mördern. Falls sie die flüchtigen Erpresser fassen, notierte ein Beobachter, werden sie die Kerle bestimmt lynchen. Als jemand von der Black Hand in Philadelphia ein 9-jähriges Mädchen entführte, verfolgten ihn ein heulender Mob Italiener, ein Trupp berittener Polizisten und eine Gruppe Marines bis zum Ufer des Delaware Rivers, wo der Mann ins Wasser sprang. Während die Verfolger vom Ufer aus das Wasser im Auge behielten, wurde das Mädchen lebendig aufgefunden, gefesselt und geknebelt unter einem Haufen Müll. Der Gangster allerdings, der wusste, was ihn erwartete, wenn er sich ergab, hörte auf zu schwimmen und sank in die Tiefe. 10 Tage darauf gingen die Einwohner von Reed Station, Kentucky, vor lauter Zorn über die Verbrechen des Bundes, auf im Ort lebende Einwanderer los. »Italiener werden terrorisiert«, berichtete die Washington Post. Häuser wurden angezündet, mehrere Italiener unter Androhung der Todesstrafe aufgefordert, den Ort zu verlassen. Der Gouverneur ordnete eine Ermittlung an, gegen die Black Hand, nicht gegen die Misshandlung der Italiener. Auch in Clinton, Illinois, wo Lincoln angeblich die berühmten Worte »Man kann manche immer und alle manchmal, aber nicht alle immer täuschen« gesagt hatte, kam es zu Übergriffen gegen dunkelhäutige Einwanderer. Mitte April wurden 30 für die Illinois Central Railroad tätige Italiener von einem mit Gewehren und Revolvern um sich schießenden Mob aus der Stadt gejagt. Die Schar zog mitten in der Nacht randalierend durch die Stadt, schoss auf die Fenster der Einwanderer, während die Polizei untätig zusah. Die entsprechende Meldung der United Press trug den Titel »Rassenkrieg«. Weiße attackieren italienische Arbeiter im Osten. Als John D. Rockefeller, Mitgründer von Standard Oil und einer der reichsten Männer der Welt, im April 1908 mit 15 Detectives im Schlepptau nach New York kam, brachte er die Verbitterung des ganzen Landes zum Ausdruck. Seine Enkelin war in Chicago bedroht worden. Seine Tochter Edith, die Frau von Harold McCormick, stand deshalb, so hieß es, am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ein Tapetenwechsel war fällig, doch Rockefeller war aus hartem Holz geschnitzt. »Ich habe weder Angst vor der Black Hand noch vor Bombenlegern, Anarchisten, Kidnappern oder irgendwem sonst auf der Welt«, verkündete er den schnatternden Reportern, die den Millionär bei einem Spaziergang mit seinen Enkeln auf der Fifth Avenue umschwirrten, während Detectives jeden Taxierten, der näher kam, um ihm die Hand zu schütteln.